Die Black Hand schlug tiefe Wurzeln. Wie Petrosino herausfand, nahmen die Banden Manhattans inzwischen so viel Geld ein, dass sie es legal investierten und Läden und sogar Banken in der East Side eröffneten. Zehntausende Arbeiter trugen je $2 oder $3 aus ihren wöchentlichen Gehaltschecks zu diesen Profiten bei. In gewisser Hinsicht war der Bund inzwischen eine Institution wie das Finanzamt. Die Menschen in Manhattan, dem Zentrum der landesweiten Panik, lebten unterdessen in einer seelischen Verfassung, die an Hysterie grenzte. Erstmals richteten die Zeitungen ihren Zorn nun auch auf das Italian Squad und deren Anführer. Wenigstens in einer Hinsicht lag das Problem immer schon im Charakter von Lieutenant Petrosino, klagte ein Leitartikel der Detroit Free Press. Der Verfasser war dem Detective eindeutig nie begegnet. Er beschrieb Petrosino lächerlicherweise als ältlich und dürr, mit Brille und grauem Haar. Dieses Bild eines gebrechlichen, altersschwachen Ermittlers hätte falscher nicht sein können, spiegelte aber die Meinung des Journalisten über Petrosinos Wesen deutlich wider. Selbst wenn er überzeugt ist, eine Bande der Black Hand entdeckt zu haben, hieß es an anderer Stelle, die dabei ist, einen Bombenkarneval zu planen, verhaftet er sie nicht ohne rechtskräftige Beweise. Der Autor stellte den Detective als alternden Hasenfuß dar, der stets die Verfassung bei sich trug, um sie regelmäßig durch die Lesebrille zu studieren. Nicht nur die Polizei war überfordert. Im Juli jenes Jahres vertraute Lieutenant Vacris vom Italian Squad aus Brooklyn einem Journalisten an, er habe einige Fälle aufgeben müssen, weil die Stadt sich geweigert hatte, die Auslieferung italienischer Verbrecher aus anderen Bundesstaaten zu bezahlen. Verdächtige wurden laufen gelassen, weil das Geld für den Transport fehlte. Gleichzeitig wurden auch in Brooklyn dem heißspornigen Anwalt Francis Corrao, der geschworen hatte, es als erster italienischer Bezirksstaatsanwalt des Landes mit der Black Hand aufzunehmen, ständig Steine in den Weg gelegt. Man übertrug ihm unwichtige Aufgaben, die jeder Rechtspfleger hätte erledigen können, während die Black Hand auf offener Straße mordete. Mord, Körperverletzung und Raub an Italienern, schäumte er, werden von der Staatsanwaltschaft auf zynischste Weise ignoriert. Nicht einmal für simple Körperverletzungsdelikte konnte Corrao eine Verurteilung erwirken, wenn das Opfer Italiener war. »Man versperrt mir alle Wege«, klagte er, »damit ich auch nicht das Mindeste tun kann, um die von Italienern ausgehende Kriminalität zu unterbinden, die meine Landsleute so erzürnt.« Corrao erkannte, dass seine Einstellung bloß ein politisches Feigenblatt gewesen war. In Wahrheit, davon war er überzeugt, war es der Staatsanwaltschaft gleich, ob Italiener lebten oder starben.